Sind Sie bereit für ein Attentat? Hier kommt das Attentat von Isaac Asimov in der Bearbeitung von Reinhard Schober. Die Regie hat Reinhard Zobel. Zur Eröffnung der 25. Aufsichtsratssitzung der unabhängigen Multivac-Gesellschaft erteile ich das Wort Herrn Dr. Alphonse Gordon, dem Direktor der obersten Multivac-Behörde. Verehrte Damen und Herren des Aufsichtsrates, als man 1997 hier in New York begann, die bis dahin vorhandenen Einzelcomputer und Speichersysteme der Organisation der Vereinten Nationen zu einer einzigen Anlage auszubauen, dachte wohl niemand der Beteiligten, dass daraus schon innerhalb von 11 Jahren auf der Insel Manhattan ein Großcomputer entstehen würde. Unser Multivac. Dessen Fähigkeiten alleines zu danken war, dass es im Krisenjahr 2008 zur Bildung einer Weltregierung und nicht zur Ausrottung des Menschengeschlechts gekommen ist. Denn mit Multivac besaß man zum ersten Mal ein Instrument, mit dem man eine ganze Welt so zu lenken vermochte, dass es Brot für 4 Milliarden Hungrige und Lebensraum für 4 Milliarden Individualisten gab. Inzwischen hat sich viel verändert. Multivac ist noch leistungsfähiger geworden. Er nimmt inzwischen das gesamte Gebiet der früheren City von New York ein. Und wir, sowohl die oberste Behörde wie der Aufsichtsrat, sind mit seinem Ausbau, seiner Weiterentwicklung und Verbesserung betraut. Eine große Aufgabe. Denn was wir in den zurückliegenden 50 Jahren erreicht haben, war erst ein Anfang. Heute, am 13. September 2058, werden wie jedes Jahr über 20 Millionen Jugendliche in aller Welt, die in den vergangenen 12 Monaten das 18. Lebensjahr vollendet haben, in Feierstunden mündig erklärt. Und wenn Sie, verehrte Damen und Herren, in den nächsten Tagen die für unser aller Zukunft so wichtigen Entscheidungen treffen, dann vergessen Sie die Verantwortung nicht, die wir diesem mündig gewordenen und ihre Nachkommen gegenüber haben. Sie stellten berechtigte Forderungen am Multivac. Sie haben die berechtigte Hoffnung auf höheren Lebensstandard, erhöhte Lebenserwartung, bessere Korrektur der Persönlichkeitsfehler und bessere Entwicklung ihrer Individualität und ihrer Fähigkeiten. Mit einem Wort, auf den Fortschritt. Und wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Multivac sie nicht enttäuscht. Mutter? Ja? War die Post schon da? Nein, noch nicht. Hast du auch richtig im Verteiler nachgesehen? Aber natürlich. Ach, die Feier ist heute Nachmittag und ich habe noch immer keine Nachricht. Aber Ben, sei doch nicht so ungeduldig. Ich habe doch noch immer keine Eintrittskarte für das Stadion. Ich will aber doch bei der Mündigkeitsfeier dabei sein. Du wirst schon rechtzeitig Nachricht bekommen. Ob es eine Eintrittskarte ist oder eine Absage, entscheidet Multivac. 15.000 18-Jährige werden heute in Philadelphia eingeschworen. Und alle Geschwister dieser 15.000 haben genauso dringend eine Besucherkarte beantragt wie du. Ja, ich weiß. Von Ihnen wählt Multivac nur 500 Besucher aus. Vielleicht habe ich Glück. Multivac wird die richtige Entscheidung treffen. Von den Eltern darf ja auch nur jeweils einer mitgehen. Dann wäre ich doch der Erste, der Michael nach der Feier gratuliert. Wenn Multivac dir eine Karte zuteilt. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Sei also nicht zu enttäuscht, wenn du nicht ausgewählt wirst. Jetzt, wo Michael so weit ist, kann ich es kaum erwarten, bis ich selbst... Es muss herrlich sein, endlich selbstständig. Man erhält nicht nur die Selbstständigkeit, sondern man muss dann auch die ganze Verantwortung vom Multivac selbst tragen. Vergiss das nie. Keiner entschuldigt dann mir einen Fehler, den du machst. Ob du Mutti, ob Michael davor Angst hat? Multivac hilft uns, Fehler zu vermeiden. Er ist unser Freund, und zwar ein starker Freund. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, brauchen wir ihn nur zu fragen, was wir tun sollen. Das hast du doch schon in der Schule gelernt. Guten Tag, ihr beiden. Tag, Vater. Guten Tag, Josef. Du kommst aber spät. Halb Philadelphia ist ja schon wegen der Feier unterwegs. Die Transportbänder sind überfüllt. Vater, hast du nachgesehen, ob die Post gekommen ist? Ja, mein Junge, das habe ich. Und hier ist ein Brief. Was? An Benjamin Kessler, Philadelphia 62, Schwarzmarschstraße 12b bis 32. Na, endlich. Er hat mich vielleicht schon gequält. An mich ist der Brief. Ja, an dich persönlich. Der Absender ist Multivac. Ja, darauf wartest du doch. Ach, das ist sicher die Absage. Nun mach doch erst mal auf und sieh nach. Na? Das ist ja eine Karte. Da, Eine Karte, eine Eintrittskarte für mich. Oh Mutter, ich bin der glücklichste Mensch in Philadelphia. Einer von 500, du vergiss das nicht. Und wer von euch beiden kommt mit? Natürlich deine Mutter. Ich werde dann zu deiner Feier gehen. Ja, Josef, meinst du denn wirklich, dass ich gehen soll? Aber sicher, du gehst mit Ben. Er ist heute der männliche Vertreter unserer Familie. Und pass gut auf, mein Junge, was dort im Stadion geschieht. Es dauert gar nicht mehr lange, dann bist du auch soweit. 2 Jahre vergehen schnell. Gemäß unserer Satzung hat der Aufsichtsrat in der Eröffnungssitzung über Diskussionsanträge zu entscheiden. Dazu liegt mir eine Wortmeldung von Alexander Protov vor, unserem Fachmann für kybernetische Psychologie. Bitte, Herr Professor Protov. Verehrte Damen und Herren, wir kennen uns ja bereits alle aus einer ganzen Reihe von Aufsichtsratssitzungen. Und deshalb wird es Sie wahrscheinlich gar nicht überraschen, wenn es mir wieder einmal um die Sicherheit geht. Ich glaube, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass die Menschheit seit einer Generation derart von Multivac abhängig ist, dass ein Versagen eine totale Katastrophe und den totalen Zusammenbruch der Menschheit auf der Erde bedeuten würde. Sollte uns diese Tatsache nicht etwas nachdenklich stimmen, Herr Direktor Gordon? Sie hat uns so nachdenklich gestimmt, dass wir alle möglichen Maßnahmen bereits getroffen haben. Wie aus dem Rechenschaftsbericht hervorgeht, ist das Wartungssystem nach unseren gegenwärtigen Möglichkeiten so gut wie perfekt. Und die Sicherheit gegen äußere Einwirkungen bei der gegenwärtigen Struktur Multivax von selbst gewährleistet. Vor 40 Jahren mag darin vielleicht eine Gefahr bestanden haben. Heute ist Multivac jedoch so groß, dass keine Einzelperson das technische Wissen und die praktischen Möglichkeiten haben kann, die man für einen Missbrauch Multivacs zu unlauteren Zwecken brauchte. Sie missverstehen mich, Herr Direktor. Ich meine gar nicht die äußere Sicherheit Multivacs. Mir geht es um die Frage, ob und wann Multivac die Grenzen seiner Kapazität erreicht und dadurch möglicherweise jene Katastrophe auslöst, die wir alle zu verhüten bemüht sind. Ja, da kann ich Sie beruhigen. Multivax-Kapazität ist unerschöpflich. Denn wir können ihn jederzeit beliebig erweitern. Außerdem haben erst in der vergangenen Arbeitsperiode die ersten Diagonalschaltungen gezeigt, welche Möglichkeiten bisher überhaupt noch nicht genutzt wurden. Die Ergebnisse sind erstaunlich, wie Sie aus dem Rechenschaftsbericht entnehmen können. Aber all das schließt natürlich nicht aus, dass einige Personen eine Art Dauerpessimismus kultivieren. Es geht hier nicht um Dauerpessimismus, sondern um eine ganz akute Gefahr, die gerade durch jene Diagonalschaltungen aufgetreten ist. Man hat Schaltprinzipien entwickelt, durch welche die drei bisher voneinander getrennten Bereiche der Wirtschaftsorganisation, der Personenkontrolle und der Wissenschaft und Forschung untereinander verkoppelt werden konnten. Ich will die Erfolge dieser großartigen Leistung nicht schmälern, aber, meine Damen und Herren, wir haben die Gefahren, die darin liegen, noch gar nicht oder noch nicht genügend berücksichtigt. Denn Sie müssen bedenken, dass die geringste Fehlreaktion an irgendeiner Stelle, in irgendeinem Bereich, jetzt auch eine Kettenreaktion in allen anderen Bereichen auslösen kann. Darf ich Sie eben unterbrechen, Herr Professor? Sie haben gerade den Ausdruck Fehlreaktion, einen psychologischen Begriff, in die Diskussion gebracht. Und damit kommen wir wohl auf den Kern der Sache. Ich bin Ihrer hohen Verdienste auf dem Gebiet der Psychologie voll eingedenk. Wir verdanken Ihnen die entscheidenden Programme zur Persönlichkeitskorrektur, die heute das Verbrechen in unserer Gesellschaft ausgeschaltet haben. Aber hier geht es nicht um Psychologie, sondern um eine technische Apparatur, die keine Fehlreaktionen kennt, weil sie ganz einfach nicht psychologisch reagieren kann. Die Maschine kennt allenfalls technische oder programmbedingte Defekte, die auf technische Weise oder durch Umprogrammierung behoben werden. Das ist alles. Genau gegen diese Auffassung setze ich mich zur Wehr. Ich bin fest davon überzeugt und ich habe Beweise dafür, dass Multivac auch eine psychologische Kapazität mit eindeutigen Grenzen hat. Multivac als Homo sapiens? Das ist doch lächerlich. Vielleicht nicht so lächerlich, wie es Ihnen jetzt noch erscheint. Und deshalb ist mein Antrag, einen Partner für Multivac zu erstellen. Einen zweiten Multivac? Das ist doch wohl nicht gehabt. Beruhigen Sie sich bitte, meine Damen und Herren, bitte Ruhe. Wir kennen alle die Situation, aus eigener Erfahrung, dass wir hier und da versagen, nicht weiterkommen, einen Gedanken nicht verwirklichen oder ein Problem nicht lösen können, einzig aus dem Grund, weil wir uns allein in die Arbeit verbohrt und den Blick für andere Möglichkeiten verloren haben. Meist lässt sich ein solches Problem dann ganz schnell durch Gespräche mit einem Freund, einem Fachkollegen, einem Bekannten lösen. Unser Blick weitet sich und wir sehen plötzlich die Lösung vor uns und lachen über unsere eigene Borniertheit. In genau diesem Sinn meine ich, dass Multivac einen Partner braucht. Denn wenn er erst einmal an die Grenzen seiner inneren psychischen Kapazität gelangt ist, dürfte es bereits zu spät sein. Meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, der fantastischste Antrag, der je in dieser Runde gestellt worden ist. Vor allen Dingen werden wir uns darüber klar werden müssen, ob dieser Partner die Funktion eines Butlers oder einer Gouvernante haben soll. Oder vielleicht denkt Herr Professor Protoff mehr an eine Art Lebensgefährtin, wobei wir dann allerdings zunächst einmal Multivacs Geschlecht näher bestimmen müssen. Aber das eine machen Sie sich bitte klar. Wir haben 50 Jahre gebraucht, bis wir unseren jetzigen Multivac so weit hatten, wie er jetzt ist. Ich schätze, der Vorschlag von Herrn Professor Protoff würde bedeuten, für mindestens 10 Jahre keine Erweiterung von Multivac, keine Entwicklung in Forschung und Wissenschaft, kein Gesundheitsprojekt, keine Steigerung des Lebensstandards, keine Erhöhung der Lebenserwartung, nichts. Eine totale Blockierung des gesamten Fortschritts für mindestens 10 Jahre. Und das alles nur, weil wir von der absurden Voraussetzung ausgehen sollen, dass Multivac eine Maschine den Dialog von Relais zu Relais brauchte oder dass er eine psychische Kapazität hätte? Die Diagonalschaltung ist eine rein mathematisch-technische Angelegenheit und hat sich derart bewährt, dass wir sie nur als einen weiteren Beweis für die präzise und mechanische Arbeit dieser Maschine werten können. Vielleicht sind Sie davon überzeugt, Herr Direktor Gordon. Ich bin es jedenfalls nicht. Und ich werde Ihnen auch handfeste Gründe für meine Skepsis geben. Meine Herren, es ist nicht der Sinn der Eröffnungssitzung, eine große Debatte durchzuführen. Im Augenblick geht es lediglich um die Frage, ob der Antrag von Professor Protoff als Tagesordnungspunkt in die Konferenz aufgenommen werden soll oder nicht. Ich bitte also um Ihr Handzeichen für die Abstimmung. Dafür stimmen und dagegen. Der Antrag, meine Damen und Herren, ist damit. Nein, Dr. Gordon ist immer noch nicht da. Er ist in der Aufsichtsratskonferenz. Ja, ich werde es ihm ausrichten. Sobald er kommt, ja. Guten Tag, Herr Direktor Gordon. Guten Tag, Nelly. Hat alles geklappt in der Konferenz? Ich weiß nicht. Dieser Aufsichtsrat ist anstrengender als der ganze Multivac. Ist irgendetwas passiert? Etwas Ernstes? Professor Protoff hat einen Vorschlag unterbreitet. Wir sollen einen Partner für Multivac bauen. Was? Das habe ich mich auch gefragt. Meinen Sie einen zweiten Multivac? Ja, so etwas Ähnliches. Protoff meint, es sei viel zu gefährlich, wenn wir von einer einzigen Maschine abhingen, die allein ist. Er hat also Angst um die Betriebssicherheit von Multivac. Ach, was viel schlimmer, der Mann ist verrückt. Multivac soll einen Vertrauten haben, mit dem er sich bei schwierigen Problemen beraten kann. Und was hat es inzwischen hier im Büro gegeben? Dr. Blisch hat vorhin angerufen, wegen der Unterlagen für das Gesundheitsprojekt. Ja. Er hat das Material zusammengestellt, aber er möchte vorher noch mal mit Ihnen sprechen. Wie spät ist es jetzt? 12:15. Gut, dann lassen Sie ihn um 3 Uhr zu mir kommen. In Ordnung, um 3. Ist der Tagesbericht von Multivac schon da? Ja, da gibt es leider etwas Unangenehmes. Aber was denn? Sagen Sie nur nicht, wir hätten heute eine Voraussage für ein Kapitalverbrechen. Das fehlte mir jetzt gerade noch. Nicht für eins, für zwei. 2 Morde, sagen Sie? Das ist doch nicht möglich. Hier, Seite 23, Absatz B1. 2 auf 1, das hat es ja nicht gegeben, seit ich im Amt bin. Ralf Dirk von der Korrekturabteilung war hier. Er hat schon die Zweitbestätigung von Multivac erhalten. Ein Irrtum ist also ausgeschlossen, sagt er. Ich muss sofort jemanden aus seinem Büro sprechen, entweder ihn selbst oder Lee. Stellen Sie doch bitte eine dieser Phonverbindungen in mein Zimmer durch. Sofort, Herr Direktor. Du, das ist für uns Lee. Schalte mal ein. Ich muss eben noch jeden Streifen fertig machen. Korrekturabteilung. Guten Tag, Mr. Lee. Direktor Gordon möchte Sie sprechen. Ich schalte um. Bitte schön. Tag, Lee. Ist Dirk nicht da? Doch, Direktor. Er sitzt gerade noch über einem Informationsstreifen. Er wird gleich fertig sein. Ich höre, dass Sie schon die Zweitbestätigung vom Multivac haben. Ja. Wegen der beiden Kapitalverbrechen aus dem heutigen Tagesbericht. Ja, das stimmt. Die zweite Antwort war mit dem Bericht identisch. Ein Irrtum oder eine Fehlmeldung ist also ausgeschlossen. Hier, Dirk, Gordon für dich. Tag, Herr Direktor. Tag, Dirk. Wir haben zwei Mordvoraussagen, das ist ernst. Sind bis jetzt irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bearbeitung aufgetreten? Nein, Herr Direktor. Alle nötigen Schritte sind veranlasst. Außerdem ist in beiden Fällen die Wahrscheinlichkeit noch sehr niedrig, unter der 15%-Grenze. Naja, das habe ich gesehen. Trotzdem, Multivac hat einen Ruf zu verlieren. Er hat die Rechtsbrüche in unserer Gesellschaft um die Hälfte verringert und das schwere Verbrechen praktisch ganz verhindert. Die Bevölkerung kennt keine Einzelheiten. Sie beurteilt diese Leistung ausschließlich nach der Mordstatistik. Mord war immer der Inbegriff des Verbrechens. Ja, Sir, ich bin mir dieser Tatsache bewusst. Ja, und hoffentlich sind Sie sich auch bewusst, dass ich während meiner Amtsperiode keinen einzigen Fall von vollendetem Mord dulden kann. Bei jedem anderen Verbrechen, bei dem Ihnen eine Verhinderung misslingt, kann ich Entschuldigung gelten lassen. Wenn es aber zu einem Kapitalverbrechen kommt, sind Sie mir voll verantwortlich, verstanden? Ja, Sir. Die vollständige Analyse der beiden möglichen Morde befindet sich bereits bei den zuständigen Polizeibehörden. Sowohl die potenziellen Täter wie ihre Opfer sollen ab 13 Uhr überwacht werden. Ich habe gerade Multivacs neue Hochrechnung über die Wahrscheinlichkeit erhalten. Danach ist die Wahrscheinlichkeit in beiden Fällen bereits gesunken. Auf 10,4 und 11,2%. Sehr gut. Falls sich irgendetwas an der Lage ändern sollte, haben Sie mich umgehend zu unterrichten. Ja, Sir. Das wäre es, Dirk. Vielen Dank. Na. Was nun? Wenn ich das wüsste, da wäre mir wohler. Da regt sich Gordon über ein oder zwei lächerliche Morde auf. Und wir wissen nicht, was wir gegen das Verbrechen des Jahrhunderts machen sollen. Eigentlich ist es doch verdammt gefährlich, was wir hier machen. Ich meine, dass wir ganz allein versuchen, diesen Fall aufzuklären. Ja, meinst du, die Situation wäre besser, wenn ich Gordon jetzt alles gesagt hätte? Vielleicht. Du kennst doch diese gewählten Großfunktionäre, was für Angst sie um ihre Posten haben. Gordon führt sich ja schon wegen zwei Morden so auf. Er würde einen derartigen Wirbel veranstalten, dass wir überhaupt nicht mehr zum Arbeiten kämen. Tja. Aber, Dirk, wenn die Sache nun schief geht, dann bleibt alles an uns hängen. Nee. Ja. Wenn die Sache schief geht, dann brauchen wir uns über uns sowieso keine Gedanken mehr zu machen. Da gibt es nur noch die totale Katastrophe. Da kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn Multivac auch nur eine Woche lang nicht mehr existiert? Dann stehen Hunderttausende von Produktionsstätten still. Dann geraten 4 Milliarden Menschen in Panik. Dann bricht ein ausgeklügeltes Wirtschaftssystem zusammen, dem doch jeder Einzelne von uns sein tägliches Brot verdankt. Ich weiß. Die Wahrscheinlichkeit steht erst bei 12,3%. In jedem Fall, selbst bei Kapitalverbrechen, würden wir sie doch erstmal an die 14,5%-Marke herankommen lassen, ehe wir irgendwas unternehmen. Ja, aber... Schließlich haben wir doch oft genug erlebt, dass sich die Dinge bei so niedrigem Wahrscheinlichkeitsquotienten von selbst korrigieren, ohne dass wir überhaupt eingreifen müssen. Ja, aber darauf würde ich mich in diesem Falle lieber nicht verlassen. Aber trotzdem, du hast schon recht. Wir können im Augenblick gar nichts anderes tun, als den Fall beobachten. Vielleicht tauchen doch noch irgendwelche Komplizen auf. So ist bis jetzt, hat Multivac keine genannt. Ja, ich weiß. Aber es will einfach nicht in meinen Kopf, dass jemand allein ein derartiges Verbrechen planen kann. Das ist unmöglich. Er muss ganz einfach irgendwelche Komplizen haben. Und wenn wir gegen ihn vorgehen, ehe wir sie kennen, dann haben wir den Fall nur verschoben. Aber nicht gelöst. Was für Platznummern haben wir auf unseren Eintrittskarten? 142 und 143. Werden gebeten, ihre Plätze einzunehmen. Der Eingang zur Tribüne C12 ist gesperrt. Die Inhaber von Platzkarten für diesen Block benutzen bitte den Eingang B13. Da sind unsere Plätze. Hast du den Feldstecher? Hier ist er. Da drüben musst du hinsehen. Da kommen die ersten rein. Ob Michael dort dabei ist? Jetzt kommen sie auch zu den anderen Eingängen herein. Ich glaube, es hat keinen Zweck, nach Michael zu suchen. Es sind viel zu viele. Da unten. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ach nein, doch nicht. Er sah so ähnlich aus. Willst du den Feldstecher haben? Nein, lass nur. Wir wissen, dass Michael dort unten ist. Das genügt doch. Ich finde ihn sicher auch nicht. Jetzt tritt deine Frau auf die Rednertribüne. Dort drüben. Siehst du? Ja. Das ist sicher unsere Jugendleiterin von Philadelphia. In 2 Jahren wirst du auch mit ihr zu tun haben. Ich kann sie jetzt ganz deutlich durch das Glas sehen. Meine lieben Eingeschworenen, verehrte Gäste unserer Feier. Ich bin Linda Hoffmann, verantwortlich für die Mündigkeitsfeiern in unserer Stadt. Die Eingeschworenen kennen mich bereits von den physiologischen und neurologischen Untersuchungen der letzten Tage. Damit haben wir alle Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen. Aber das Wichtigste steht noch aus. Ist das der Eid? Hör nur zu, sie erklärt es ja jetzt. Bis heute seid ihr, meine jungen Freunde, noch nicht erwachsen gewesen. Im Sinne der für jeden von Multivac angelegten Personalakte seid ihr bis jetzt noch keine selbstständigen Individuen gewesen. Wenn es darum ging, die Fragen zu eurer Person zu beantworten, dann haben eure Eltern diese Fragebogen für euch ausgefüllt. Nun aber ist für euch mit eurer Mündigkeit die Zeit gekommen, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Ihr müsst Multivac eure innersten Gefühle, Wünsche und Geheimnisse offenbaren. Das ist zu Anfang schwierig und verwirrend, aber es muss getan werden. Und wenn es getan ist, dann hat Multivac von euch allen eine vollständige Akte. Er ist dann in der Lage, eure Handlungen und Reaktionen zu verstehen. Ja, er kann auch mit erstaunlicher Genauigkeit vorhersagen, welche Handlungen und Reaktionen jeder einzelne von euch in Zukunft ausführen wird. Und eben dadurch kann Multivac euch alle wirksam beschützen. Nicht nur vor Krankheiten, die euch bedrohen. Nicht nur vor der Gefahr eines Unfalls oder vor jedem Übel, das jemand anderes gegen euch plant, sondern er kann euch auch vor euch selbst beschützen. Denn Multivac wird auch wissen, wann ihr ein Übel gegen einen eurer Mitmenschen plant. Und so wird man euch rechtzeitig an der Ausübung dieses Planes hindern können, bevor es überhaupt nötig wird, euch zu bestrafen. Und solltet ihr einmal irgendwelche persönlichen Probleme oder Anliegen haben, dann könnt ihr euch auch selbst direkt an Multivac wenden. Durch die öffentlichen Fragestellen ist Multivac für jeden Einzelnen von euch da. Und durch sein umfassendes Wissen kann er auch jedem von euch helfen. Das kann ich aber auch schon, Mutter. Was? Selbst Multivac fragen. Das darf doch jeder, nicht wahr? Ja, jeder, der lesen und schreiben kann. Aber für die Erwachsenen ist das wichtiger als für Kinder. Nach dieser Feierstunde wird man euch nun viele Fragebogen und Formulare mit nach Hause geben. Denkt über jede Frage gründlich nach und beantwortet sie so genau wie möglich. Jeder wird beim Beantworten der Fragen hier und da in Versuchung kommen, die Wahrheit ein wenig zu beschönigen. Tut das nicht, denn Multivac kommt doch dahinter. Alle eure Antworten zusammengenommen ergeben nämlich ein bestimmtes Persönlichkeitsmuster. Und wenn nun einzelne Fragen unrichtig beantwortet sind, passen die Antworten nicht in das Muster, und Multivac weiß sofort, dass ihr nicht ganz ehrlich gewesen seid. Ihr müsst also unter allen Umständen die Wahrheit angeben. Nur so werdet ihr zu mündigen Bürgern unserer Erde. Jetzt kommt der Schwur. Sie heben alle den rechten Arm. Sprecht darum selbst den Schwur der Mündigkeit. Wir schwören als erwachsene Bürger der Erde, zum Wohl der ganzen Menschheit und ihrer Entwicklung, uns Multivac voll und ganz anzuvertrauen. Ach, wer ist denn das? Hey, lass mal, ich nehme schon. Ja, Korrekturbüro, Dirk? Gordon, ich wollte mich sicherheitshalber noch einmal erkundigen, wie es mit den beiden Kapitalverbrechen steht. Mit was? Die beiden von Multivac angekündigten Morde. Sie scheinen der Angelegenheit ja nicht gerade sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken. Doch, natürlich, Herr Direktor. Bitte entschuldigen Sie vielmals, aber ich hatte Sie eben nicht richtig verstanden. Na also, was ist mit den beiden Fällen? Na, nach unseren neuesten Informationen sind sie so gut wie geklärt. Nach Beginn der Beobachtung durch die Polizei ist die Wahrscheinlichkeit für beide unter 5% gesunken. Die Bewachung wird noch weitere 48 Stunden fortgesetzt. Beide potenziellen Täter haben sich bereits in direkten Fragen an Multivac um Klärung ihrer persönlichen Schwierigkeiten gewandt. Wenn Sie sich nun an die Antworten Multivacs halten, dann können wir beide Fälle als endgültig abgeschlossen ansehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Das beruhigt mich doch entscheidend. Stellen Sie mir dann bitte den endgültigen Bericht zu. Ja? Und informieren Sie mich umgehend, falls in dieser Angelegenheit noch irgendetwas Unvorhergesehenes passieren sollte. Selbstverständlich, Herr Direktor. Und noch etwas. Ehe Sie morgen früh in Ihr Büro gehen, kommen Sie doch bitte vorher bei mir vorbei. Ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen. Gegen 9 Uhr? Ja, 9 Uhr ist gut. Kann ich erfahren, um was es geht? Der Aufsichtsrat hat vorhin einem Diskussionsantrag zugestimmt. Wir sollen erwägen, einen Multivac-Zwilling zu erstellen. Was? Das ist ja was mit dem gehört, einen zweiten Multivac. Wer hat denn das vorgeschlagen? Alexander Portow, der Psychologe. Ach, Portow? Naja, was erstaunt Sie daran so? Der Vorschlag, einen zweiten Multivac zu bauen, ist immerhin außergewöhnlich. Und vielleicht gar kein so schlechter Gedanke. Sind Sie wahnsinnig, Dirk? Wissen Sie, was das bedeutet? Naja, darüber sprechen wir morgen. Gut, ich bin um 9 Uhr bei Ihnen. Ja, in Ordnung. Was denn los? Was hat er denn? Warum hast du ihm immer noch nichts von dem Attentat auf Multivac gesagt? Nein. Und ich kann auch jetzt erst recht nicht. Portow hat heute Morgen im Aufsichtsrat den Antrag gestellt, einen zweiten Multivac zu bauen. Gordon ist außer sich. Wenn wir jetzt noch mit dem Attentat auf Multivac kommen, wird er verrückt. Wir können dieser Situation nicht eher zu ihm gehen, als bis wir irgendwas Konkretes haben. Ja, wir haben doch aber Multivacs Vorhersage. Ist das etwa nichts? Und dazu eine ständig steigende Wahrscheinlichkeit. Aber ich meine nicht die Wahrscheinlichkeit, ich meine die Fakten. Und die sind gleich null. Wir bekommen heute früh von Multivac die Information, dass ein Attentat auf ihn gemacht wird. Mit 12,3% Wahrscheinlichkeit. Ja, das weiß aber ich. Wie? Und zwar nur von einer einzigen Person. Das ist doch Wahnsinn. Immerhin hat unsere routinemäßige Rückfrage dann bestätigt, dass alle diese Angaben stimmen. Nur die Wahrscheinlichkeit war inzwischen auf 14,5% gestiegen. Ja, genau bis zu der Marke, bei der wir in ernsten Fällen direkt eingreifen. Ja. Deswegen habe ich die Beschattung des Verdächtigen veranlasst. Und daraufhin ist die Wahrscheinlichkeit auf 17% gestiegen. Aber Multivac machte immer noch keine Angaben über Mittäter. Das ist doch das Entscheidende. Also haben wir die Person unter Hausarrest gesetzt und die Wahrscheinlichkeit stieg auf 19% und du weißt trotzdem noch keine Komplizen. Was willst du denn jetzt machen, Mensch? Ich werde ihn verhaften lassen. Und die Wahrscheinlichkeit wird weiter steigen. Bei der Konsequenz, die dieser Fall bis jetzt gezeigt hat. Ja, vielleicht bin ich wahnsinnig. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Kerl ein Attentat auf Multivac allein plant und ausführt. Und weil wir von Multivac immer noch keine Angaben über irgendwelche Mittäter haben, dann muss ich ihn jetzt verhaften lassen, wenn es 100-mal gegen das Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit ist. Dann sinkt nämlich entweder die Wahrscheinlichkeit, weil er wirklich der einzige Beteiligte ist und nun nichts mehr unternehmen kann, oder Dirk, wenn die Wahrscheinlichkeit wirklich wieder steigen sollte, dann müssen wir doch endlich auf die Mittäter kommen. Also gut. Dann gib den Haftbefehl an die Polizei. Aber wenn wir damit immer noch nicht weiterkommen, mache ich deinen Alleingang nicht mehr mit. Aber Lee, hör doch. Schließlich geht es nicht um irgendetwas, sondern um Multivac und um die gesamte Erde. Ja, denkst du, das weiß ich nicht. Aber Lee, wenn uns jetzt schon die Nerven durchgehen, dann sind wir wirklich verloren. Und du hast jetzt keine Angst? Aber Ben, rede doch nicht unausgesetzt auf deinen Bruder ein. Du bist jetzt sicher sehr abgespannt, mein Junge, was? Guten Abend, Mutter. Lass ihn nur. Ich bin richtig aufgedreht von der Feier. Ach, wir sind ja auch gleich zu Hause. Wovor soll ich Angst haben, Ben? Vor diesen ganzen Fragen. Nach dem, was eure Betreuerin gesagt hat, ist ja ein richtiges Verhör. Daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Und wenn du nun doch einmal bei irgendeiner Frage lügst? Aber Ben, wie kannst du nur so etwas sagen? Ich meine doch nur, die Betreuerin hat selbst gesagt, dass es eine Versuchung ist. Ich glaube, davor braucht man gar nicht so viel Angst zu haben. Viel wichtiger ist, dass ich nicht aus Versehen einen Fehler mache. Oder weil ich etwas nicht genau weiß. Einen Moment mal. Hier dürfen Sie nicht hinein. Wieso? Wir sind hier zu Hause. Was ist denn los? Darf ich fragen, wer Sie sind? Polizei. Und wer sind Sie? Ich bin Katharina Kessler. Das ist mein Sohn Michael und das ist mein Sohn Benjamin. Wir kommen von der Mündigkeitsfeier meines Sohnes Michael. Darf ich Ihre Identitätsmarken sehen? Bitte? Bitte. Da. Danke. Sie können jetzt hineingehen. Schreib doch nicht so. Erzähl doch erst mal, Josef, was ist denn hier los? Wenn ich das nur selbst wüsste. Und was wollen all die Polizeibeamten hier? Ich stehe unter Hausarrest. Josef, ist das wahr? Seit wann? Seit etwa 2 Stunden. Um Gottes Willen, Josef, was hast du denn getan? Das ist es ja, man sagt es mir nicht. Man sagt mir nichts, überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber so etwas gibt es doch gar nicht. Hast du dir irgendetwas zu Schulden kommen lassen? Oder planst du ein Verbrechen? Aber Michael, wie kannst du Vater so beleidigen? Kind, halte du dich da raus am besten. Ich schwöre euch, ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber denk doch mal genau nach. Das tue ich doch schon seit 2 Stunden. Ich habe ein völlig reines Gewissen. Aber diese Ungewissheit macht mich kaputt. Man sagt mir nichts. Ja? Ja, rein. Herr Josef Kessler? Ja? Überzeugen Sie sich bitte selbst von dem Inhalt dieses Schreibens. Was ist das? Ein Haftbefehl. Was? Und dann kommen Sie bitte mit mir. Nein. Soll Vater jetzt auch noch verhaftet werden? Der Haftbefehl ist von der obersten Korrekturbehörde ausgestellt. Also kommen Sie bitte. Aber es ist kein Verhaftungsgrund angegeben. Sie können mich doch nicht ohne irgendeinen Grund einfach abführen. Selbst wenn ich ein Verbrechen planen würde. Verhaftet kann man doch nur werden für etwas, das man wirklich getan hat. Ich will ja gerne meine Angelegenheiten beim Multivac klären lassen, wenn ich wirklich irgendetwas getan habe oder plane. Aber ich weiß ja von gar nichts. Sagen Sie mir doch, um was es geht. Tut mir leid. Kommen Sie. Plane ich ein Verbrechen, plane ich einen Mord. Kommen Sie. Sie können meinen Vater nicht ohne Anlass verhaften. Das ist gegen das Gesetz. Ich habe einen ordnungsgemäßen Haftbefehl, von dessen Richtigkeit Sie sich selbst überzeugt haben. Also, was wollen Sie? Das Gesetz ist zum Schutz der Person bestimmt, dass niemand auf reinen Verdacht hin verhaftet werden darf. Der Beschwerdeweg steht Ihnen jederzeit offen. Ben, wo willst du denn hin? Ich komme gleich wieder. Halt. Ich bin Benjamin Kessler. Hier ist meine Identitätsmarke. Der Junge. Na gut, dann zieh ab. So, also jetzt bin ich wirklich am Ende meiner Kunst. Ja, das ist schriftlich. Aufgrund von Josef Kesslers Verhaftung ist die Wahrscheinlichkeit sprunghaft auf 29,5 angestiegen. Ja, und trotzdem keinerlei Angaben über Mittäter. Nee. Es gibt einfach keinen logischen Sinn. Ist doch zum Wahnsinn nicht mehr. Mhm. Ja, jetzt musst du es Gordon sagen. Ja, ja, ja, ich weiß. Ich will nur noch das Verhör von Kessler unter dem Lügendetektor abwarten. Ja, herein. Das. Herr Dirk? Ja, Doktor, kommen Sie doch mal nicht. Warte schon auf Sie. Was hat das Verhör ergeben? Nichts. Hä? Was soll denn das heißen? Kessler sagt mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit die Wahrheit. Seine Reaktion ist völlig normal und eindeutig. Und was ist nun die Wahrheit? Dass er nichts getan hat, dass er nichts plant und dass er nichts weiß. Was? Soll es etwa heißen, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat? Er hat weder ein Attentat auf Multivac geplant, noch weiß auch nur das Geringste davon. Er hat überhaupt kein Verbrechen geplant oder begangen. Er ist ein völlig unschuldiger und unbescholtener Mensch. Tja, aber das ist doch nicht möglich. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Tja. Oder Multivac hat sich in seiner Prognose geirrt. Aber Multivac hat sich nie geirrt. Das gibt es einfach nicht. Naja, aber... Haben Sie sonst sowas für mich, Herr Dirk? Nein, danke. Danke, Doktor. Korrekturbüro Lee. Polizeipräfekt Philadelphia, ist der Dirk zu sprechen? Ja, einen Augenblick bitte. Dirk, das ist für dich die Polizei aus Philadelphia. Ja, Dirk am Apparat. Hier ist Ottmann. Ja. Einer meiner Leute, die das Haus Kessler bewachen, hat mich gerade angerufen, ob sich mit der Verhaftung des alten Kessler irgendetwas für die Familie geändert hat. Ich meine, ob neue Anweisungen vorliegen. Oder bleibt alles beim Alten, dass Sie kommen und gehen können wie bisher? Ja, was meinen Sie mit wie bisher? Der Hausarrest war nur über Josef Kessler verhängt. Für seine Familie waren keinerlei Instruktionen ergangen. Ja, dann stellen Sie die ganze Familie unter Hausarrest. Wie viele sind es denn? Das ist es ja gerade, deswegen rufe ich an. Die Mutter und der ältere Sohn sind zu Hause, aber der Junge ist weg. Seine Mutter sagt, er sei mit verhaftet worden und sie will sich bei der obersten Justizbehörde beklagen. Wir haben ihn nicht verhaftet. Wissen Sie etwas von seiner Festnahme? Ja, überhaupt nichts. Ich weiß noch nicht einmal von seiner Existenz. Und warum soll er verhaftet sein? Das ist eine Annahme der Mutter, weil er zu seinem Vater gehört. Was, zu seinem Vater? Ja. Wie alt ist denn der Junge? 16. 16, noch nicht erwachsen? Ja. Und Sie sagen, er ist weg? Ja. Er hat um 16.11 Uhr das Haus verlassen. Es lag kein Befehl vor, ihn aufzuhalten, aber wir wissen jetzt nicht, wohin er gegangen ist. Ottmann, bitte bleiben Sie einen Moment in der Leitung. Gut. Du, wir Idioten, wir unglaublichen Idioten. Ja, schön, aber was ist denn los? Kessler hat einen 16-jährigen Sohn. Und jeder von uns weiß, dass man bis 18 Jahre keine eigene Personalakte hat. Ja. Ist doch kein Wunder, dass Vater Kessler von nichts weiß. Willst du damit sagen, dass Multivac gar nicht Josef Kessler gemeint hat? Natürlich, das ist doch die einzig logische Erklärung. Er muss den Sohn gemeint haben. Der hat doch die gleiche Karteikarte. Ja. Während wir jetzt den völlig unschuldigen Vater verhaften, macht sich dieser Junge durch einen dreifachen Gürtel von Polizei auf und davon. Das ist einfach unvorstellbar. Ottmann, hören Sie? Ja, Herr Birk? Suchen Sie den Jungen. Finden Sie mir den Jungen mit allen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie halten von mir eine Sondervollmacht. Und zwar... Sofort, verstehen Sie? Sofort! Wir haben sowieso schon viel zu viel Zeit verloren. Ich habe verstanden. Ich danke Ihnen. Und jetzt müssen wir sofort eine neue Wahrscheinlichkeitshochrechnung mit den neuen Informationen machen, die wir inzwischen bekommen haben. Ich weiß zwar noch nicht, wohin die Sache führen soll, aber vielleicht kommen wir endlich auf eine richtige Spur. Zelle 8. Ja, hier. Zelle 3. Ja. Zelle 5. Ich. Hast du schon mal eine Fragestelle benutzt, mein Junge? Nein, das ist das erste Mal. Mein Name ist Benjamin Kessler, Nummer MB 718334112. Mein Vater, Josef Kessler, ist verhaftet worden und wir wissen nicht warum. Gibt es für uns irgendeinen Weg, ihm zu helfen? So, jetzt den Frageknopf. Was steht da? 17.05 Uhr? Das schaffe ich ja gerade noch. Und was sagt die Wahrscheinlichkeitshochrechnung jetzt? Tatsächlich gefallen. Auf 23,8%. Wir sind also endlich auf der richtigen Spur. Tja, aber zeitlich weit abgeschlagen. Ja. Wir wissen ja noch nicht einmal, wo Benjamin Kessler ist und was er vorhat. Ich kann sowieso nicht verstehen, wie ein Junge in Philadelphia ein Attentat auf Multivac ausführen soll. Ich zweifle allmählich ernsthaft an der Richtigkeit der ganzen Prognose. Das klingt wirklich alles sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber solange Multivac besteht, hat er noch nie einen einzigen Fehler gemacht. Tja. Vielleicht sind das hier schon die Folgen seiner Zerstörung. Nein, daran dürfen wir gar nicht denken. Das wäre ja unvorstellbar. Nein, nein, nein, nein. Ich glaube doch, dass irgendetwas an dieser Sache stimmt. Hm. Ich weiß nur noch nicht was. Korrekturbüro, Dirk. Polizeipräfekt Ottmann, ich habe etwas für Sie. Den Jungen? Den leider nicht, aber eine Spur. Wir haben ermitteln können, dass er um 16.30 Uhr in der öffentlichen Fragestelle 2 hier in Philadelphia gewesen ist und dann Multivac eine Frage gestellt hat. Ach, das ist erstaunlich. Haben Sie die Fragenummer, damit ich mir hier die Frage auswerfen lassen kann? Ja. PH 2 13 958 621 238. Haben Sie? Ja, sonst noch was? Der Junge ist von dort zur Expressstation Nord gefahren und hat um 17.05 Uhr den Express nach New York bestiegen. Ist das wahr? Eindeutig nach unseren Ermittlungen. Wann ist dieser Zug in New York? Um 18.15 Uhr. An der Grand Central Station. Das ist also genau in diesem Augenblick. Danke, Ottmann. Sonst noch was? Nein, ich schreibe einen Abschlussbericht. Danke. Wiederhören. Lee, stell bitte das Visaphon durch zum Multivac-Sicherheitsdienst. An den Multivac-Sicherheitsdienst. Hier, Korrekturabteilung. Bitte melden. Sicherheitsdienst. Guten Tag, Mr. Born. Dirk möchte Sie gerne sprechen. Wo ist er? Hier. Born, was ich Ihnen jetzt sage, ist wichtig und dringend. Ich bin bereit. Um 18.15 Uhr, also gerade vor einer Minute, ist in der Grand Central Station der Express aus Philadelphia eingelaufen. Ja? In diesem Zug befindet sich ein 16-jähriger Junge, Ben Kessler, Identitätsmarke MB 718 334 112. MB 718 334 112, ja? Verhaften Sie ihn, ehe er... nein, das erkläre ich Ihnen später. Einfach verhaften? Ja, und zwar so schnell wie nur irgend möglich. Alarmstufe 1A. Ach, so ist das. Ja. Hier ist ein Bild von Benjamin Kessler. Können Sie sehen? Das? Das ist doch Jim Taggart. Wer? Jim Taggart, der persönliche Bote von Dr. Allendorfer, dem Leiter der Energieverteilung im Multivac-Kern. Sind Sie ganz sicher? Aber natürlich, ich kenne doch Jim Taggart. Ich bin im Augenblick noch genauso überrascht wie Sie. Also hören Sie genau zu. Der Junge auf diesem Bild ist nicht Jim Taggart, sondern Benjamin Kessler. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen. Wahrscheinlich sieht er diesem Jim Taggart sehr ähnlich. Nehmen Sie Benjamin Kessler fest, ehe er zu Dr. Allendorfer oder überhaupt in die Nähe der Energiezentrale kommt. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir ihn zu suchen haben. Ich verstehe. Das ist ja unglaublich. Und beeilen Sie sich. Sie haben nicht mehr viel Zeit. In Ordnung. Danke. Jetzt wird mir langsam klar, wie dieses Attentat vor sich gehen sollte. Raffiniert. Aber wer steckt dahinter? Weißt du, ich glaube jetzt bald, dass Benjamin Kessler überhaupt nicht wusste, wozu er benutzt werden sollte. Lee? Ja? Kümmere dich mal um die Frage, die der Junge in Philadelphia an Multivac gestellt hat. Ja. Lass Frage und Antwort auswerfen. Die Registriernummer steht auf dem Zettel. Ja, dort auf dem Schreibtisch. Ich sage jetzt endlich Gordon Bescheid. Inzwischen wird es ja höchste Zeit. Direktion, bitte melden. Herr Dirk? Ich muss den Chef sprechen. Augenblick, bitte. Ja. Ja, na, Dirk? Herr Direktor, können Sie bitte sofort in mein Büro kommen? Ich kann im Augenblick hier nicht weg. Was gibt es denn? Ich weiß nicht, ob ich sprechen kann. Ja, ich bin allein, also reden Sie. Herr Direktor, ich weiß nicht, ob Sie allein sind. Sicherheitsstufe 1A. Was? 1A? Oh, um Gottes Willen, ich komme sofort. Was ich auch immer zusammen kombiniere, ergibt einfach keinen Sinn. Ich muss wissen, was an der Fragestelle passiert ist. Es dauert etwa 10 Minuten, bis die Karten ausgeworfen werden. Wer hat gewusst, dass Benjamin Kessler den Privatboten von Dr. Allendörfer zum Verwechseln ähnlich sieht? Vater Kessler bestimmt nicht. Ja, soweit bin ich auch schon. Aber wer? Wer den Multivac nicht kennt? Denn Multivac war nicht in der Lage, irgendwelche Mitglieder zu benennen. Dirk, was ist los? Ein Mord? Leider nicht. Etwas Schlimmeres. Attentat auf einen Staatsbeamten? So reden Sie doch. Nicht irgendeinen Staatsbeamten, sondern auf den Staat. Was Sie meinen, den Generalsekretär der Weltregierung? Ich meine ein Attentat auf Multivac. Was? Wir haben es mit einem Attentat auf Multivac zu tun. Mit dem ersten in unserer Geschichte. Das gibt es doch nicht. Heute Morgen erhielten wir von Multivac die Information, dass er in Gefahr sei. Und das erzählen Sie mir erst jetzt? Sie müssen sich in meine Situation versetzen. Diese Nachricht von Multivac war so unvorhergesehen und so ungeheuerlich, dass ich erst einmal sehen wollte, was überhaupt daran war, ehe ich eine offizielle Meldung wagen konnte, die eine Panik zur Folge gehabt hätte. Und dann ging alles sehr schnell. Ich bin auch jetzt noch der Meinung, dass der Vorgang aus diesem Grunde streng geheim bleiben sollte. Multivac ist doch nichts passiert. Nein, ich erwarte jeden Augenblick die Bestätigung, dass der Täter festgenommen ist. Das wird der Anruf sein. Sie können mithören, Herr Direktor. Korrekturbüro, Dirk? Braun vom Sicherheitsdienst. Benjamin Kessler ist in unserem Gewahrsam. Aha. Wir hatten seine Spur sofort. Grand Central Station, Transportbahn 3 zum Block 68EC. Also die Energiezentrale, wie vermutet. Genau. Dem Außenposten sagt er die richtige Tageslosung. Am Energieschaltraum hielt ihn der Posten dort für Jim Taggart. Kessler sagte wörtlich, Botschaft für Dr. Allendörfer. Da nahmen wir ihn fest. Er zeigte nicht die Spuren des schlechten Gewissens, nur erstaunt, dass wir ihn gegen Multivacs Willen festnahmen. Er sagte, er habe seinem Vater nur helfen wollen. Behandeln Sie den Jungen sehr behutsam. Sagen Sie ihm, sein Vater sei schon wieder frei und dass er morgen früh zu seinen Eltern nach Philadelphia gebracht werde. In Ordnung. Vielen Dank für Ihre gute Arbeit. Wiederhören. Auf Wiederhören, Mr. Dirk. Hier ist die Frage von Benjamin Kessler und Multivacs Antwort. Endlich. Ja. Das bringt die Entscheidung. Herr Direktor, entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Ich muss das hier eben durchlesen. Das ist sehr wichtig. Wer ist denn dieser Ben Kessler? Die Sache fing ja ganz anders an, Herr Direktor. Multivac informierte uns, dass Josef Kessler aus Philadelphia ein Attentat gegen Multivac plante. Wir ließen Josef Kessler beschatten. Die Wahrscheinlichkeit stieg. Wir setzten ihn unter Hausarrest. Die Wahrscheinlichkeit stieg weiter. Wir ließen ihn verhaften. Die Wahrscheinlichkeit stieg wieder. Unter dem Lügendetektor stellte sich heraus, dass er mit der ganzen Angelegenheit nicht das Geringste zu tun hat und völlig unschuldig ist. Da erfuhren wir durch Zufall, dass Josef Kessler einen noch nicht erwachsenen Sohn hat. Dieses Kind, Benjamin Kessler, war von der Polizei natürlich nicht aufgehalten worden, als er von zu Hause wegging, um nach New York in die Energiezentrale Multivac zu fahren. Wie kommt dieser Halbwüchsige dazu? Das wird sich ja aufklären. Ein Glück, dass Multivac gerettet worden ist. Jedenfalls für den Augenblick. Wieso für den Augenblick? Benjamin Kessler verließ sein Elternhaus nicht, um nach New York in die Multivac-Energiezentrale zu fahren, sondern er ging zur Fragestelle 2 und stellte dort folgende Frage. Mein Vater ist verhaftet worden und wir wissen nicht, warum. Gibt es für uns irgendeinen Weg, um ihm zu helfen? Und das hier war Multivacs Antwort. Fahren mit dem Express um 17.05 Uhr nach New York, Grand Central Station. Von dort mit Transportbahn 3 zu Block 68EC. Am Eingang steht ein Posten, dem sage Mündigkeitsfeier. Dann gehe den Gang entlang bis dort hier mit der Aufschrift Inneres. Zu dem Wächter, der dort steht, sagst du Botschaft für Dr. Allendörfer. Dann lässt er dich ein. In dem Raum links befindet sich ein großer roter Hebel. Den ziehst du von der Marke -3 auf +3 hinunter. Dein Vater wird entlassen werden. Tja, was soll das alles bedeuten? Ich verstehe überhaupt nicht, was da eigentlich vorgegangen ist. Das ist auch gar nicht so einfach, Herr Direktor. Wir haben ja selbst ziemlich lange gebraucht, bis wir merkten, um was es ging. Diese Situation ist bisher einfach noch nicht da gewesen. Aber es muss doch irgendeinen logischen Sinn geben. Den gibt es auch. Er sieht nur etwas anders aus als unsere bisherigen Erfahrungen. Vielleicht macht uns das so viel zu schaffen. Ich will jetzt keine Spekulationen, Dirk. Im Gegenteil, Herr Direktor. Ich halte mich ausschließlich an die Tatsachen. Multivac hat zunächst den unschuldigen Josef Kessler beschuldigt, er plane ein Attentat gegen Multivac. Das gibt es nicht. Ein Computer handelt nicht eigenmächtig und willkürlich. Das habe ich zunächst auch gedacht, Herr Direktor. Aber leider sind die Tatsachen anders. Denn Josef Kessler hatte tatsächlich mit diesem Plan weder etwas zu tun, noch hat er davon auch nur das Geringste gewusst. Trotzdem hat Multivac mit seiner Beschuldigung keine falsche Angabe gemacht. Er ist ein logischer Apparat, der, jedenfalls bis jetzt, nicht lügen kann. Denn Josef Kessler hat einen Sohn, der noch nicht volljährig ist und deshalb in den Akten noch unter dem Namen seines Vaters erscheint. Wollt ihr etwa behaupten, Multivac hätte selbstständig einen geschlossenen logischen Zirkel entwickelt? Nicht nur entwickelt. Er konnte nur an einer Stelle selbstständig handeln. Das heißt, nur an einer Stelle den Zirkel beginnen. Mit einer Meldung an uns, dass ein Attentat auf ihn geplant sei. Und um von da an sein Ziel zu kommen, brauchte er eben einen logischen Zirkel. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass ein logischer Zirkel immer nur dann zustande kommen kann, wenn an einer Stelle ein Paradoxon, ein Fehlschluss steht. Irgendwo stimmt also etwas nicht. Irgendwo ist ein Fehlschluss. Natürlich stimmt da etwas nicht. Denn Multivac hat uns ganz einfach zu betrügen versucht. Es muss ihm irgendwann klar geworden sein, dass unser Programmierungssystem einen an sich belanglosen Formfehler enthält, der darin besteht, dass wir bis zur Mündigkeit der Kinder nur in der Identitätsnummer, nicht aber im Namen, einen Unterschied zwischen ihnen und ihren Eltern machen. Diesen Formfehler hat Multivac genutzt, um uns zu hintergehen, ohne etwas Unrichtiges zu tun, das gegen seine Logik verstieße. Genau damit hat er das Paradoxon für seinen logischen Satz. Das ist doch ganz einfach Wahnsinn, was Sie da erzählen. Das klingt alles genauso idiotisch wie das Gerede von Protoff heute Morgen. Aber es sind die Tatsachen, Herr Direktor. Alle Fakten kann man so oder so interpretieren. Und selbst wenn man diese absurde Erklärung annimmt, die Sie da entwickelt haben, dann müssen Sie spätestens an der Frage nach dem Motiv scheitern. Warum sollte Multivac so etwas tun? Eine Maschine gibt nicht von sich aus die Anweisung zu ihrer Zerstörung, nur weil sie auf ein Paradoxon gestoßen ist und daraus einen logischen Zirkel entwickelt hat. Irgendwo ist Multivac also defekt. Wir müssen diesen Defekt nur so schnell wie möglich finden und reparieren. Ich glaube, der Fehler liegt nicht beim Multivac. Er ist zwar eine Maschine, aber keine gewöhnliche. Er hat den Stand eines Individuums erreicht. Er hat den Stand eines Individuums, den Stand eines menschlichen Gehirns schon längst überschritten. Er ist ein Übermensch. Aber was würde selbst ein solcher Übermensch wie Multivac tun, wenn man ihn mit all dem belastete, was wir Multivac aufbürden? Die gesamte Last dieses Erdballs, die gesamte Verantwortung für 4 Milliarden Menschen mit all ihren Leiden, ihren Lasten und Krankheiten, ihren verworrenen Gefühlen und Empfindungen. Dirk, Sie sind verrückt. Ich sage Ihnen, Multivac ist kein Mensch, kein Individuum mit eigenen Wünschen und Neurosen. Er ist auch kein Übermensch, sondern nichts anderes als eine tote Maschine aus Relais und Schaltungen, gespeist mit elektrischem Strom. Eine tote, gefühllose Apparatur. Verstehen Sie? Eine Apparatur. Ich will versuchen, Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Lee? Ja? Leg bitte eine Fragekarte in unsere Anschlussmaschine. Mhm. Und jetzt schreib. Multivac, worin besteht dein größter persönlicher Wunsch? Hast du? Ja. Dann ruf die Antwort. Sie sind tatsächlich verrückt. Ja, und Multivac wird es Ihnen nachweisen. Bitte. Bitte, Herr Direktor, lesen Sie. Das ist doch... Multivacs Antwort lautet: Ich will sterben. Den ersten Versuch haben wir noch rechtzeitig verhindern können. Aber das nächste Mal wird er aus seinem Misserfolg schon gelernt haben. Multivac will sterben. Sie hörten Das Attentat von Isaac Asimov in der Bearbeitung von Reinhard Schober. Es sprachen Dietmar Bengisch, Klaus Guth, Kurt-Heinz Welke, Margarete Saalbach, Hermann Lenschau, Christine Davis, Günther Sauer, Gerlach Pietler, Lieselotte Neumann-Hoditz, Malte Jäger, Werner Kreindl, Johannes Hönig, Armerstein Fühler, Raimund Bucher, Michael Pavlik, Wolf Flüß, Gerd Tellkampf, Wolfgang Feige und andere. Technische Realisation Fritz Gortner und Gudrun Niklaus. Die Regie hatte Reinhard Zobel. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1967. Die Redaktion im WDR hatte Wolfgang Schiffer.